damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 18. Ja, es war spät gestern Abend. Und ich sehe heute Morgen noch ganz schön zerknautscht aus. Dies sollte auch noch eine ganze Weile so bleiben, denn es gab heute Morgen kein heißes Wasser. Eine böse Überraschung, weil eine heiße Dusche hätte ich wirklich gut gebrauchen können. Also erfolgte eine Katzenwäsche mit Eiswasser. Zumindest kam es mir so vor. Und dann Frühstück. Selbstverständlich brauchte es infolge der ausgebliebenen Dusche etwas mehr Kaffee als sonst. Begonnen hatte ich mein Frühstück alleine an einem Tisch mit 8 Sitzplätzen. Beendet habe ich es als deutlich jüngster unter 8 an einem Rentnertisch. Das schien eine eingespielte Truppe zu sein, aber leider keine Gesprächspartner für mich. Meine Jungs waren entweder mit dem Frühstück schon durch oder sie kommen erst noch. Ich beschließe, mein Tablett wegzubringen und mit einer Tasse Kaffee in der Hand wieder aufs Zimmer zu gehen. Das übliche Bettenmachen stand mal zuerst an. Hier gibt es noch richtige Betttücher, also kein Spannbettlaken oder so ein Zwischending, das man am Kopfende einspannen kann und am Fußende umschlagen muss. Um also das Bett morgens wieder glatt zu ziehen, muss man schon ein wenig die Technik drauf haben. Meine alte Lehrschwester wäre stolz auf mich, denn immer noch gelingt mir der sogenannte Schwesternkniff perfekt und im Nu sieht das Bett aus wie frisch bezogen. Ein wenig stolz betrachte ich mein Werk und denke darüber nach, wie die vielen älteren und auch deutlich geschwächten Menschen hier in der Klinik das hinbekommen. Denn am Wochenende kommt hier niemand vom Personal vorbei. In der Woche sehe ich oft das Reinigungspersonal bei dieser Tätigkeit. Das ist wohl auch so ein Erfolgsgeheimnis von Helios, dass man die personelle Besetzung an Wochenenden rigoros herunterfährt. Das sollte ich auch zu spüren bekommen, als ich überlegte, wem ich mein Anliegen, dass es kein heißes Wasser gibt, vortragen sollte. In der Woche war das klar geregelt, dass man dazu einen Ansprechpartner am Empfang hat. Der ist aber sonntags ganztägig nicht besetzt. Also fallen neben den Reinigungskräften und selbstverständlich den Therapeuten, Sozialdienstlern etc. diese Mitarbeiter auch weg. Es ist so, wie ich befürchtet habe, dass diejenigen, die hier noch Dienst tun, neben dem Küchenpersonal noch die Pflegekräfte sind, und genau da lande ich nun. Die Pflegekraft hatte schon einen Zettel angelegt, auf dem mehrere Zimmernummern standen, und war in einem Telefonat, in dem folgende Worte fielen. Heißes Wasser. Ja. Alles Zimmer ohne Durchlauferhitzer. Ach ja? Oh. Okay. Das kann dauern. Na, dann müssen die eben warten. Ich werde per Handzeichen ins Zimmer gewunken, während sie auflegt. Und eine weitere Zimmernummer, meine, wird auf den Zettel geschrieben. Vorrangig ist erst einmal die Reparatur der Kaffeemaschine in der Klinik in Damp. Dann käme der Techniker her. Ich sage, Kaffee geht natürlich vor. Und wir wünschen uns noch einen schönen Tag. Ganz ehrlich, dass Pflege aber auch für alles herhalten muss und das, wo die am Wochenende mit Sicherheit auch knapper besetzt sind, finde ich erbärmlich, und direkt fiel mir jene Begebenheit ein, die ich im Dezember, als ich selbst im Krankenhaus lag, erlebte. Da liefen die Pflegekräfte über die Station, um Heizkörper zu entlüften, weil vom Hausmeisterdienst dazu keiner in der Lage war. Bevor ich meine Patienten frieren lasse, mache ich das eben, war damals die Aussage. Und leider sorgt diese sehr gute, loyale Haltung den eigenen Patienten gegenüber immer wieder dafür, dass Pflege ausgenutzt wird. So, das musste jetzt mal raus. Als ich zurück in meinem Zimmer angekommen war, habe ich mal erst den Tagebucheintrag 17 eingesprochen und an Klaus abgeschickt. Er ist der Man behind the scenes, der das dann immer online stellt und sich diese klasse Titel und Untertitel ausdenkt. Ohne ihn würde das Tagebuch wahrscheinlich nur in Telegram oder WhatsApp weitergereicht. Hier mal ein herzliches Dankeschön, mein Lieber. Danach habe ich beschlossen, solange das Wetter noch schön ist, etwas an die frische Luft zu gehen. Zu den Klängen von John Mayer lief ich also mal wieder warm eingepackt durch das Dorf bis an den Strand, um diesen etwas entlang zu gehen und in die Weite und in die Wellen zu blicken. Zwischendurch fiel mir ein Lied von der britischen Band The Who aus dem Album Quadrophenia ein, dessen erste Zeilen ich zusammen mit einem Bild an meinen Bruder Klaus schickte. The beach is a place where a man can feel he's the only soul in the world that's real. Typischer Fall von Hashtag laut im Kopf. Gut, dass ich in Klaus immer jemanden habe, der auf Anhieb versteht, worauf ich hinaus will, wenn ich sowas sende. Auf meinem Weg fällt mir auf, dass nun auch schon die Sitzbänke abgeschraubt wurden. Es wird also jeden Tag immer mehr zurückgefahren hier. Lediglich das Café Seestern hat geöffnet und hier befinden sich ein guter Teil der Klinikgäste bei Sahnetorte, Kaffee und, na egal, bei was auch immer. Ich gehe weiter die Promenade entlang zwischen dem Sanddorn hindurch und bemerke erst, als ein Fahrradfahrer von vorne kommt, dass ich bei einem großen Schwarm von Spatzen angekommen war. Diese flogen auf einmal auf und ließen sich, als der Radfahrer vorbei war, wieder rings um mich herum nieder. Toll. Im Prinzip waren das aber auch schon die Highlights des Tages. Den restlichen Tag habe ich als ziemlich öde und langweilig empfunden. Es hatte kurz nach dem Mittag heftig angefangen zu regnen und damit war die Chance auf eine zweite Kurzwanderung dahin. Aus Langeweile heraus bin ich dann zum Sonntagskaffee und Kuchen ins Bistro gegangen und wusste aber auch den restlichen Tag nichts mit mir anzufangen. Netflix funktioniert hier nicht. Also habe ich den Fernseher angeschaltet und festgestellt, dass ich mit diesem Medium nichts, aber auch gar nichts mehr anfangen kann. Als ich die ersten vier Kanäle durchgeschaltet habe, auf denen Parallelwerbung lief, ging die Kiste wieder aus. Und falls ihr jetzt sagt, Jung, es ist doch der 11. im 11., dann hier nur kurz eins. Das Thema Karneval wird hier nicht ignoriert, nein, es findet schlicht nicht statt. Auch der Abend war wenig inspirierend. Am Stammtisch saßen vier Angler und unterhielten sich über ihr Hobby. Alles nette Menschen, aber ich kann mit dem Thema halt nicht wirklich etwas anfangen. Und daher bin ich dann auf mein Zimmer. Ganz gut, dass morgen wieder Programm ist. Wahrscheinlich ist es dann auch wieder besser. Ob es so ist, erzähle ich morgen und sage jetzt bis denne.